Heute möchte ich dir von meinem ordentlichen Alltag erzählen. Es ist draußen schon wieder kalt, hinter mir brennt das Feuer. Ich habe 2 Tage lang nicht eingeheizt und habe gemerkt, oh, es ist doch noch zu kalt. Ich muss doch wieder das Feuer anmachen und genieße jetzt die Wärme des Ofens hinter mir und freue mich, dir heute von meiner Ordnung zu erzählen. Denn die Flying Lady hat Spuren hinterlassen mit ihrem Ordnungssystem, das heißt die magische Küchenspüle. Sie hat ja einiges an Anleitungen gegeben, habe ich schon in einem Podcast vorgestellt. Und bei mir sind 2 Dinge hängen geblieben. Wenn meine Kinder morgens aufwachen, ich bin ja meist schon weit vor ihnen wach, dann beschäftigen sie sich meistens so 1,5 bis 1 Stunden selber. Und in der Zeit mache ich die Flying Lady Morgenroutine. Das heißt, ich mache die 2 Punkte Hotspots und Pickup. Beim Pickup sammle ich alle Dinge auf, die nicht an ihrem Platz sind und schaffe sie an ihr Platz. Das dauert so 5 bis 10 Minuten bei mir. Ich habe am Anfang auch so ein bisschen gedacht, oh Gott, das dauert ja ewig. Aber wenn man es wirklich jeden Tag macht, dann geht das ganz schnell und alles ist wieder an seinem Platz. Und danach kommen die Hotspots dran. Das sind die Bereiche, an denen sich immer gerne Sachen sammeln. Bei mir ist es jeweils der Ausgang eines Zimmers, also am Ausgang vom Wohnzimmer, Ausgang der Küche, Kinderzimmer. Im Schlafzimmer ist es die Klamottenbank. Und diese Hotspots werden aufgeräumt, wenn da was liegt. Das dauert natürlich auch nicht lang, weil man es jeden Tag macht. So 1 bis 3 Minuten maximal. Eher 1 Minute. Die restliche Zeit sieht man dann doch noch irgendwas, ach, das könnte ich noch verbessern. Genau. Und zum Thema Verbessern, da mache ich noch eine Technik, aber die kommt nicht von der Flying Lady, das heißt Ordnungsinsel. Da stelle ich meinen Timer auf 5 Minuten und schaue mir so den Raum an, ob er mir gefällt. Und wenn ich dann irgendwas sehe, was mir nicht ganz gefällt, was man noch perfektionieren kann, dann ändere ich das um, genieße dann so auch meine Ordnung. Und bin natürlich auch motiviert, da dann Ordnung zu halten, wenn man so schön genießt. Ja, das ist so ein bisschen meine Morgenroutine und das, was von der Flying Lady übrig geblieben ist. Und dann gibt es, also das mache ich jetzt ja schon ein paar Wochen, dann gibt es noch was Neues, was ich erst seit 2 Tagen mache. Und das ist der Miracle Morning. Ich habe ja Blinkist und da habe ich mir die Blinks zum Miracle Morning angehört. Und war gleich total begeistert von dem Buch und habe gedacht, dass ich das doch mal ausprobiere. Das sind 6 Schritte, die ich dir jetzt vorstelle. Der 0. Schritt beginnt schon abends. Ich stelle mir vor, zum Beispiel, wenn man im Bett liegt, kann man das machen. Auf was freue ich mich schon morgen? Warum möchte ich morgen voller Energie aufstehen? Wenn dann zwischen 4 und 5 Uhr ist, meistens eher 4 Uhr, wache ich auf, sehr fit und stell mir dann im Bett, das ist Schritt Nummer 1, schon vor, was ist denn mein Ziel von heute? Warum habe ich jetzt total Lust aufzustehen? Dann stehe ich auf, dann kommt Nummer 2, ein großes Glas Wasser trinken. In der Nacht trinkt man eher weniger, trotzdem schwitzt man und dehydriert und darum hydriere ich mich am Morgen mit einem großen Glas Wasser. Nummer 3 kommt dann die Meditation. Das ist der schwierigste Schritt für mich. Ich bin ja überhaupt kein Meditationsfan, schon oft probiert und ja, vor allem morgens, wenn ich so voller Energie bin, ich kann da nicht meditieren, geht nicht, möchte ich nicht. Macht mir keinen Spaß. Und darum habe ich mir eine Putzmeditation rausgesucht. Eine Seite von meiner Küche ist nämlich immer ordentlich. Ich habe 2 Seiten und eine Seite ist immer komplett ordentlich. Da, wo jetzt nur noch der Wasserkocher steht, da, wo ich die Kaffeemaschine verbannt habe, wegverbannt, also weg von der Stelle, die putze ich dann ganz meditativ. Das ist meine Putzmeditation oder auch mal, ja, irgendein anderes Gerät. Oh. Laptop leise stellen, so. Anderes Gerät wird meditativ geputzt. Das ist Nummer 3. Nummer 4 heißt Sport, Bewegung, Powerhaltung und Affirmationen. Hierfür habe ich mir einen Stepper für 15 Euro Secondhand geholt. Der steppt so zur Seite weg. Da sind noch so Armbänder dran. Kann man gleich die Arme mit trainieren. Und da schaue ich dann eine Serie, während ich da steppe, auf Englisch an. damit ich noch Englisch lerne, weil morgens läuft das so noch gut. Da muss ich alles nutzen. Also das Teppich, da lerne ich Englisch, trainiere meine Arme. Das mache ich, keine Ahnung, 10 Minuten. Dann kommt die Powerhaltung. Da kann man zum Beispiel seine Arme so in die Luft strecken und sagen so, yeah, ich bin toll oder ich weiß nicht, was einem so einfällt. Ja, ich bin erfolgreich, heute verändere ich die Welt. Genau, das sind dann die Powerhaltungen mit den Affirmationen. Und dann ist die Serie bei mir noch nicht vorbei, die geht eine halbe Stunde oder so. Und dann mache ich noch eine Zahnpflegeroutine, die gehört jetzt nicht zur Ordnung und auch nicht zum Miracle Morning, aber weil ich in meiner Jugend und ja wahrscheinlich auch frühen Jugend sehr viele Zahnsünden begangen habe, ist es bei mir kurz vor 12, sagt die Doktorin, die Zahnärztin immer, kurz vor 12, wenn jetzt noch einmal irgendwo Karies reingelangt, ist es vorbei. Und mit meinen natürlichen Wurzeln und darum pflege ich meine Zähne sehr gut. Das heißt, während der restlichen Serie auf Englisch putze ich mir ausgiebig die Zähne. Dann kommt so eine Xylitspülung noch rein. Genau, und dann mit Zahnseide. Und anschließend, weil meine Zahnärztin mir das jetzt immer wieder gesagt hat, ich glaube zwar nicht dran, weil es nicht wissenschaftlich bewiesen ist, aber ich habe jetzt so ein Kokosöl im Schrank gefunden, das schon abgelaufen ist, dann mache ich eben noch Ölziehen. Was soll ich sagen? Es fühlt sich echt gut an, also mit diesem Ölziehen. Also wie gesagt, ich glaube nicht dran, aber man hat echt das Gefühl, das zieht noch so den restlichen Schmodder, der da noch vorhanden ist, nach Putzen und Spülung und Zahnseide, zieht es nochmal raus. Also irgendwie ist es echt angenehm. Genau, dann mache ich noch das Ölziehen und dann ist die Serie auch vorbei. Ich habe ganz saubere Zähne. Und habe schon Sport gemacht und dann kommt Punkt Nummer 5. Ich schreibe mir das Ziel des Tages auf. Ich mache sogar noch weiter. Ich schreibe mir zum Teil detailliert den Morgen oder sogar den ganzen Tag auf in Präsenz. Also die Kinder stehen voller Freude auf und haben gute Laune. Sie ziehen sich zack, zack, zack schnell an, sodass wir vor 8 Uhr im Kindergarten sind. Ich fahre heim und die Arbeit läuft wie geschmiert. Endlich bekomme ich die Gehaltserhöhung. Nein, Quatsch. Aber so könnte so ein Tag aussehen. Genau. Wenn ich die Zeit und die Lust habe, dann schreibe ich so auf. Und dann kommen wir zum 6. und letzten Schritt. Das ist die Bildung. Das ziehe ich aber manchmal auch vor. Etwas lesen, lernen. Und wie ich ja schon gesagt habe, ich habe ja Plinkist und höre mir da, also so mir schon am Abend aus, ein schönes Hörbuch, das zusammengefasst ist. In verschiedene Plinks, geht so zwischen 10 und 20 Minuten und das höre ich mir dann an, mache mir ein paar Notizen und ja, und habe dann so tolle Tipps wie diesen Miracle Morning, was ich dann umsetzen kann. Das ist der 6. Punkt, die Bildung. Ja, das läuft alles wunderbar, die Wohnung ist ordentlich, aber es gibt trotzdem noch eine kleine Herausforderung für mich, das ist die Küche. Ich habe die Küche entrümpelt, auf den Arbeitsflächen steht nur, was ich wirklich täglich mehrfach brauche. Selbst die Mikrowelle hängt im Schrank. Also die Arbeitsflächen sind an sich super frei. Aber auf der einen Seite sammeln sich doch immer wieder Sachen. Warum werden die nicht aufgeräumt? Weil ich faul bin in der Küche. Und weil die Küche Richtung Westen geht und da steht auch noch so Gebaums und Gezeugs und da kommt keine Sonne rein, außer jetzt dann, ja, ich glaube im Sommer dann irgendwann kommt eine Zeit, da kommt da mal eine Sonne rein, da ist es dann angenehm. Aber diese Küche, ach, ich bin da so ungern drin, ist irgendwie kalt und gibt auch keine Heizung, nur so hinten irgendwo versteckt komme ich nicht ran. Naja, auf jeden Fall bin ich da so ungern drin, dass halt doch öfter mal einfach was abgestellt wird. Ja, und das nervt mich schon sehr. Also die eine Seite ist immer ordentlich, aber die andere leider nicht immer. Und darum nehme ich mir nächste Woche vor, morgens 5 Minuten nach meiner Flying Lady Pick-up und Hotspot-Routine die Küche noch 5 Minuten zu machen. Ja, mittags wird es ein bisschen schwieriger, weil ich intuitive Esserin bin, das heißt, ich esse nicht regelmäßig mittags sondern ich esse dann, wenn ich Hunger habe und das kann dann mal vormittags sein, je nachdem, wie viel ich morgens gegessen habe oder erst nachmittags. Und darum ist es schwierig, da eine Routine zu integrieren. Aber ich hole die Kinder meistens um 12 vom Kindergarten ab oder wie heute um 2 Uhr. Und da könnte ich ja sagen, immer bevor ich die Kinder abhole, räume ich noch 5 Minuten die Küche auf. Ja. Und abends müsste ich auch vor dem Abendessen noch 5 Minuten die Küche aufräumen. Das mit einplanen, weil nach dem Abendessen ist so zack, zack, zack, auf, also Abendessen aufräumen, Wohnzimmer aufräumen. Das ist ja immer so der Tagesabschluss, dass ich mit den Kindern das Wohnzimmer noch aufräume, damit ich morgens in ein ordentliches Wohnzimmer komme. Dann ja Schlafi anziehen, Zähne putzen und so weiter und so fort. Da ist keine Zeit mehr für die Küche. Darum muss ich da die Küche aufräumen. Und ich merke gerade schon, während ich das erzähle, wie ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Und darum darf es zu einer festen Routine werden. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe. Aber wenn ich sowas verknüpfe und das dann jeden Tag mache, 30 Tage lang Minimum, dann ist es irgendwann wie Zähneputzen. Mir macht Zähneputzen auch keinen Spaß. Aber es ist schon so in mir drin, dass ich natürlich die Zähne dolle putze und mich nicht drüber aufreg. Und genauso soll es mit der Küche werden, dass ich die Küche einfach putze, weil es halt so ist, weil es halt meine Routine ist und mich da nicht zu durchringen muss. Natürlich kann man so Sachen auch immer noch ein bisschen verschönern. Man kann zum Beispiel, also morgens schaue ich ja zum Beispiel meine englische Serie, während ich die Zähne putze, dann versüße ich mir so mit das Zähneputzen. Und für die Küche könnte ich mir zum Beispiel sagen, dass ich da noch ein paar Plinks oder ein paar Sprachnachrichten von FreundInnen anhöre. Genau, da ein bisschen die Routine schöner machen. So, und ich mache jetzt Schluss. Ich freue mich, wenn du Lust hast, die Küche auch mit mir zusammen zu machen. Also nicht meine, sondern bei dir natürlich deine. Ich wünsche uns viel Erfolg nächste Woche oder die nächsten 2 Wochen. Und freue mich natürlich, von dir zu hören. Schreib mir gerne eine E-Mail auf heimcoach@gmail.de oder über meine Internetseite heimcoach.de. Oder wenn du möchtest, bewerte mich gerne bei Google. Tschüss.